Impuls. Das Gute, was von uns ausgegangen ist, erhalten wir, indem wir uns dazu bekennen. Was wir uns selbst vorgegeben haben, das hat sich uns eingebildet. Ergänzend dazu sind stets die spontanen Erscheinungen des Wirklichen vorgekommen. Davon haben wir Kenntnis genommen und manches dazu notiert. Mit der Zeit haben sich die eigenen Wissensgebiete auf diese Weise vervollständigen lassen. Was heute schon bekannt ist, das hat Bestand. Aber es bleibt eine Näherung an die Wahrheit. Erreicht hat es sie immer nur bedingt. Ganz und vollkommen wird allein das Absolute sein. Da haben wir uns an den Aussagen orientiert, die nicht relativistisch gewesen sind. Beim Werkschaffen gehen wir davon aus, dass es etwas gibt, das nahe bei uns liegt und das wir nur aufgreifen und berücksichtigen müssen, damit unser Wirken seinen Sinn erhält.